Eine kollektive Identität kann es nur geben, wenn das Volk gleichgeschaltet wäre. Dies ist aber von der AfD weder gewollt noch jemals angestrebt worden. Das Schreiben kritisiert die Wortwahl »Denkmal der Schande« und gibt einen Gesamteindruck der Rede in Dresden. Wer sich die Rede mit der gebotenen Lautstärke anhört, die Augen schließt, fühlt sich in eine Zeit des Dritten Reiches versetzt. Die aufgepeitschte Menschenmenge, die Stimmlage des Redners und die Rufe »Volksverräter« zeigen, dass hier eine Wesensverwandtschaft mit den Reden des Nationalsozialismus vorliegt. Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich zweifelsfrei, dass die Worte und Sinnverwandtschaft zu Wahlkampfreden Adolf Hitlers nicht zufällig passieren, sondern dass der Antragsgegner auch bei Hitler erkennt, dass nicht alles schlecht war, trotz der millionenfachen Morde, für die Hitler verantwortlich ist. Zudem folgt der damalige AfD-Bundesvorstand der Argumentation, dass es sich bei dem Pseudonym Landolf Ladig um Björn Höcke handelt, der vor Eintritt in die AfD für die NPD-Veröffentlichungen »Volk in Bewegung« und »Eichsfeld-Stimme« geschrieben hat. Es liest sich, als werde Höcke vom AfD-Vorstand als Nazi entlarvt. Allerdings zu spät, denn inzwischen hatte sich die Macht verschoben, Petri war weg und das Ausschlussverfahren wurde einkassiert. Höcke machte weiter. Es ist spannend, dass schon damals der AfD-Vorstand unter Petri um ein mögliches Parteienverbot fürchtete. Eine Diskussion, die heute wieder Aktualität hat. Die Partei wurde immer rechtsextremer. Gleichzeitig hat sie bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eine reale Machtoption. Vor allem nach der Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland wird die Möglichkeit eines Parteienverbots erneut diskutiert. Höckes dritter Streich. Meuthen erringt einen Pyrrhus-Sieg gegen die Rechten und gibt auf. Kaum war Meuthen zusammen mit Alice Weidel Parteichef, versuchte er, Höcke und seinen Flügel einzuhegen. Die Szenen wiederholen sich. Sobald sich ein Parteifunktionär mithilfe der völkischen Stimmen von Höcke gegen einen innerparteilichen Gegner durchsetzen konnte, versucht er, den gefährlichen Ideologen aus Thüringen wieder zurückzudrängen. Diesmal hatte Meuthen Unterstützung von außen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz begann sich für die AfD zu interessieren. Meuthen wollte die Beobachtung seitens des Verfassungsschutzes verhindern. Er fürchtete um die Beamten, vor allem um die Polizisten, die die AfD in ihren Reihen hatte. Meuthen setzte dafür Roland Hartwig ein, den ehemaligen Bayer Chefjustiziar, den moderat wirkenden Weltmann aus NRW. Anfänglich war Meuthen erfolgreich. Es gelang ihm, Höcke davon zu überzeugen, den Flügel aufzulösen. Höcke folgte dem Vorschlag. Er wollte dem Verfassungsschutz keinen Grund zur Beobachtung geben. Aber dann griff Meuthen eine Person an, die Höcke teuer war: Andreas Kalbitz, den AfD-Chef und Fraktionsvorsitzenden aus Brandenburg. Ähnlich wie Höcke pflegte dieser ein nationalistisches Gehabe. Die kurzen Haare Kalbitz und dessen Nickelbrille erinnerten manche an Hitlers Bluthund Heinrich Himmler. Die Unvereinbarkeitsliste der AfD wurde für Höckes Strategen und Vertrauten Kalbitz allerdings zum Verhängnis. Er war Mitglied der Republikaner gewesen und hatte an einem Pfingstlager der rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend teilgenommen, in der Kinder und Jugendliche militärisch gedrillt wurden.